Servus Leute und willkommen zur Podcast-Folge Nummer 5. In der heutigen Folge erzähle ich euch ein bisschen was über meine neuesten Learnings, die ich in den letzten Wochen machen durfte und auch noch ein bisschen was darüber, was so in meinem Mindset sich verändert hat, was ihr vielleicht auch für euch mitnehmen könnt. Fangen wir direkt mal an und zwar, um euch über meine Learnings zu erzählen, muss ich ein Stück wieder weiter ausholen. Und zwar haben wir in den letzten Wochen mit PayPal sehr, sehr viel zu tun gehabt. Und zwar wollten wir unbedingt spezielle Rechte von PayPal haben, die wir uns quasi auch erarbeiten mussten. Wir mussten mit denen wochenlang schreiben, das auch noch auf Englisch. Dann haben die rumgezickt. Dann mussten wir noch was auf unserer Seite von denen implementieren. Dann wollten sie von mir noch verschiedene Dokumente. Also es war wirklich in den letzten 4 Wochen sehr nervenaufreibend. Und wir haben ja nun endlich die Bestätigung bekommen. Und daraus durfte ich jetzt echt meine letzten 4 Wochen lernen. Es geht nicht nur darum, Durchhaltevermögen oder Ausdauer zu beweisen im Sport oder in einer Beziehung, sondern einfach immer. Egal was man macht, man sollte immer bis zum Ende durchhalten. Ich glaube, das ist mir noch nie so bewusst geworden wie jetzt in den letzten 4 Wochen, obwohl das nur so ein ganz kleines Ereignis war. Ich meine, es sind gerade mal 4 Wochen gewesen, das ist kein langer Zeitraum eigentlich. Aber dieses Ereignis hat mir so viel mehr bewusst gemacht, das ist der Wahnsinn. Und da kann ich mich echt drüber freuen. Und das ist mit Abstand das neueste Learning, was ich jetzt erhalten durfte, was mir wirklich so, es ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, als mir das so wirklich mal bewusst wurde. Und darüber habe ich mich jetzt auch mittlerweile mehr gefreut, dass es mir bewusst wurde. Und das möchte ich einfach mit euch teilen, weil ich es einfach so wichtig finde, das zu verstehen. Und das bringt mich auch quasi schon zum nächsten Punkt, und zwar, ihr braucht auch dafür das richtige Mindset. Das heißt, es funktioniert nicht, wenn ihr immer gegen alles seid, also diese Dagegeneinstellung habt, und immer sagt, nee, das kann auch nicht funktionieren, das kann auch nicht funktionieren. Das könnt ihr gleich vergessen, sondern ihr müsst es auch mal auf euch zukommen lassen. Einfach mal austesten und auch mal Rückschläge hinnehmen. Und auch wenn ihr totaler Anfänger seid, ihr merkt es ja an mir, im Podcasting oder auch im Gründen, ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber ich mach's einfach und ich gucke, was auf mich zukommt. Ihr könnt jetzt auch natürlich sagen, nein, das will ich nicht, aber das bringt mir gar nichts. Lieber teste ich es aus und guck, was passiert. Das ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft. Das heißt also nicht eine Ausdauer, sondern auch eine positive Einstellung im Kopf. Euch bringt nämlich Ausdauer gar nichts, wenn ihr immer nur negativ denkt. Auch noch ganz wichtig, ihr solltet keine schnellen Ergebnisse erwarten. Wer irgendwas anfängt, darf nicht erwarten, über Nacht zum Beispiel erfolgreich zu werden. Das klappt einfach nicht. Also das sind so wirklich so ein paar Schlüsselsachen, wo ihr wirklich darauf achten solltet. Eine positive Einstellung und dass nichts über Nacht kommt, dass ihr einfach lange durchhalten müsst. Selbst wenn mal härtere Rückschläge kommen, zum Beispiel wenn ihr am Anfang keine Umsätze macht oder ihr müsst gewisse Leute einfach entlassen, die ihr nicht mehr halten könnt, weil die einfach nicht zu eurem Team passen, dann mag das im ersten Moment zwar furchtbar sich anhören, aber mit der Zeit müsst ihr es einfach akzeptieren, dass es auch so laufen kann. Das hat auch mit Rückschlägen einfach zu tun. Es läuft auch während dem Projekt nicht alles rund oder und da müsst ihr halt auch wieder Ausdauer beweisen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und auch euren Fokus behalten. Niemals den Fokus verlieren. Ja, in dem Moment ist es wirklich vielleicht tragisch, wenn man jemanden entlassen muss aus seinem jungen Team vielleicht sogar. Oder halt wirklich keine Umsätze macht. Aber dann müsst ihr euch fragen, was ihr da weiterhin tun könnt. Immer euer Endziel im Auge behalten. Was wollt ihr erreichen? Ganz wichtig, auch dieses Ziel zu definieren. Nicht einfach sagen, ich mache jetzt eine Webseite über... Keine Ahnung, was fällt mir jetzt gerade ein? Hier, Uhren. Ohne zu wissen überhaupt, was ihr für eine Uhr verkaufen wollt. Eure eigene Uhr, irgendeine Designeruhr, verschiedene Uhren, eine Uhrenplattform. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und dann auch vorstellen, was wollt ihr damit erreichen? Also auch zum Beispiel die Umsatzzahlen oder euren Gewinn. Das müsst ihr alle schon im Voraus definiert haben. Sonst bringen euch die ganzen hier Ausdauer, Motivationssprüche und was weiß ich, bringt euch nichts, wenn ihr nicht euer Ziel definiert habt. Denn wenn ihr das einmal definiert habt, dann kommen wir zu dem Punkt Ausdauer beweisen, positives Denken. Und dann hat man wirklich schon mal einen ganz, ganz großen Vorteil gegenüber anderen, die diese Einstellung nicht haben. Dafür möchte ich mich auch verabschieden und zwar mit heute etwas bisschen speziellerem und zwar mit einem Zitat. Und zwar das lautet wie folgt. Geduld bedeutet nichts anderes, als darauf zu vertrauen, dass alles kommen wird, wenn die Zeit dafür reif ist. Ich glaube, das ist einer mit Abstand der besten Zitate, die ich dazu kenne. Also für mich persönlich gibt es fast kein besseres. Ich habe es auch als Desktop-Hintergrund, weil ich es einfach so unglaublich gut finde. Ich weiß nicht, von wem es stammt, aber es motiviert mich einfach jedes Mal wieder daran zu denken, mach einfach weiter und alles wird gut werden. Und es wird auch die Zeit dafür kommen, dass es entsprechend bei mir laufen wird. Ich muss einfach nur immer weitermachen. Und so müsst ihr das auch machen. Denn wenn ihr einfach immer weitermacht, und davon bin ich überzeugt, dann kommt ihr an euer Ziel. Vielleicht auf Umwegen, vielleicht wirklich über große Umwege, die wirklich lange Zeit in Anspruch nehmen, aber ihr kommt an euer Ziel, wenn ihr einfach die Ausdauer habt und es allen anderen auch zeigt. Und damit verabschiede ich mich für heute und bis zum nächsten Mal.